Brennende Geduld. Hörspiel von Antonio Skarmeta aus dem Chilenischen von Christel Dobenecker. Regie Bernd Lau. Fast das ganze Jahr 1969 über bin ich in Isla Negra. Schon vom frühen Morgen an steigt das Meer auf fantastische Weise. Es ist, als wäre ein unendlich großes Brot geknetet. Weiß wie Mehl ist der umherspritzende Schaum. Hefe der Tiefe getrieben. Im Winter verharren die Häuser eingehüllt in die Dunkelheit der Nacht. Nur meines erstrahlt im Licht. Manchmal kommt es mir so vor, als sei jemand im Haus gegenüber. Ich sehe ein erleuchtetes Fenster. Es ist nur eine Spiegelung. Im Haus des Kapitäns ist niemand. Das Licht meines Fensters spiegelt sich in seinem. Woher kommt er? Aus Schweden. Und warum machen Sie den zuerst auf? Weil er mich am meisten interessiert. Wieso wissen Sie, dass er Sie am meisten interessiert, wo Sie ihn doch noch gar nicht geöffnet haben? Weil er aus Schweden ist. Was gibt's in Schweden so Besonderes, außer den Schwedinnen? Den Nobelpreis für Literatur, mein Lieber. Sollen Sie ihn bekommen? Wenn ich ihn bekommen soll, lehne ich ihn nicht ab. Ist viel Geld damit verbunden? Das spielt für mich keine Rolle. Warum bekommen Sie so viele Briefe, Don Pablo? Ist es dir vielleicht lästig, sie mir zu bringen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich find's schön. Eigentlich sind Sie der Einzige auf der Insel, der Briefe bekommt. Wenn Sie nicht wären, hätte ich diesen Job gar nicht. Ich gebe mir Mühe, nie zu sterben, damit du nie arbeitslos wirst. Ich würde schrecklich gern mal einen Brief bekommen. Was fühlt man dabei? Das kommt darauf an. Wenn du einen Liebesbrief bekommst, ängstliche Spannung. Ängstliche Spannung? Das ist wie Kribbeln, stimmt's? Wie Kribbeln? Ja. Was steht in dem Brief? Lieber Mario, wenn du die ganze Zeit redest, dann kann ich ihn nicht lesen. Verzeihung, Don Pablo. Und? Kriegen Sie den Nobelpreis? Vielleicht. Aber da gibt's andere mit mehr Chancen. Wieso? Sie haben große Werke geschrieben. Die anderen Briefe? Die lese ich später. Aha. Woran denkst du? Daran, was in den anderen Briefen steht. Sind es Liebesbriefe? Mann, ich bin verheiratet. Du kennst doch Mathilde. Verzeihung, Don Pablo. Schon gut. Hier, nimm. Kauf dir was. Danke. Bis bald. Bis bald. Was ist? Don Pablo? Was stehst du da wie ein Pfosten? Wie eine feststeckende Lanze? Nein, reglos wie ein Turm im Schachspiel. Ruhiger als ein Kater aus Porzellan? Da habe ich dich dazu gebracht, Metaphern zu bilden. Don Pablo? Metaphern, Mensch. Was ist das? Etwas durch einen Vergleich ausdrücken. Verstehst du? Erklären Sie mir das an einem Beispiel. Gut. Wenn du sagst, dass der Himmel weint, was willst du damit ausdrücken? Na, ganz einfach, dass es regnet. Schön. Das ist eine Metapher. Aber warum hat etwas so leicht, ist einen so komplizierten Namen? Der Name hat nichts damit zu tun, ob etwas leicht oder schwer ist. Nach deiner Theorie dürfte etwas Kleines, das fliegt, nicht einen so langen Namen haben wie Schmetterling. Und überleg mal, Elefant hat weniger Buchstaben als Schmetterling und dabei ist er so groß und kann nicht fliegen. Worüber denkst du jetzt nach? Ich würde furchtbar gern Dichter sein. Mann, in Chile ist jeder ein Dichter. Aber Briefträger ist etwas Besonderes. Du musst viel herumlaufen und wirst wenigstens nicht dick. Wir Dichter in Chile sind alle Fettklöße. Wenn ich Dichter wäre, könnte ich nämlich sagen, was ich will. Und, was willst du sagen? Na, das ist ja gerade das Problem. Weil ich kein Dichter bin, kann ich's auch nicht sagen. Mario. Don Pablo? Ich möchte mich verabschieden und die Tür schließen. Ja, Don Pablo. Bis morgen. Bis morgen. Ich habe geahnt, dass du noch hier bist. Ich überlege. Und zum Überlegen musst du hier stehen bleiben. Wer Dichter werden will, muss damit beginnen, im Gehen zu denken. Lauf jetzt am Strand entlang zur Post und unterwegs beim Anblick des unruhigen Meeres kannst du dir Metaphern ausdenken. Geben Sie mir ein Beispiel. Nur hör dir das Gedicht an. Hier an der Insel das Meer. Welch ein großes Meer. Jeden Augenblick geht es aus sich selbst hervor. Es sagt ja, nein, nein. Nein, nein. Es sagt ja in Blau, in Schaum, im Galopp. Es sagt nein, nein. Es kann nicht ruhig sein. Ich heiße Meer, wiederholt es. Gegen einen Stein schlagend, ohne dass es ihm gelänge, diesen zu überzeugen. Mit 7 grünen Zungen von 7 grünen Hunden, von 7 grünen Tigern, von 7 grünen Meeren fährt es dann über ihn, küsst es ihn, macht es ihn nass. Und es schlägt sich gegen die Brust und wiederholt dabei seinen Namen. Wie findest du es? Seltsam. Seltsam? Bist du aber ein strenger Kritiker? Nein, nicht das Gedicht ist seltsam. Seltsam ist, wie ich mich fühle, wenn Sie das Gedicht sprechen. Lieber Mario, du musst schon ein bisschen weniger verworren reden. Und ich kann mich doch nicht den ganzen Morgen mit dir unterhalten. Wie soll ich das erklären? Als Sie das Gedicht gesprochen haben, gingen die Worte bald hierhin, bald dorthin. Na, wie das Meer. Ja, sie bewegten sich, genau wie das Meer. Das ist der Rhythmus. Ich habe mich ganz seltsam gefühlt. Von der vielen Bewegung ist mir ganz schwindelig geworden. Dir ist schwindelig geworden? Ja, ich habe wie ein Boot geschaukelt, in ihren Worten. Wie ein Boot geschaukelt, in ihren Worten? Ja, ja. Weißt du, was du da gemacht hast? Was denn? Eine Metapher. Sie ist aber nichts wert. Ist ja ganz zufällig entstanden. Kein Bild, das nicht durch Zufall entsteht, mein Junge. Sogar die Welt ist ein Zufall, ein riesengroßer. Sie glauben, dass die Welt, ich meine die ganze Welt, mit dem Wind, den Meeren, den Bäumen, den Bergen, dem Feuer und den Tieren, den Häusern, den Wüsten, dem Regen... Nun könntest du aber sagen, und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Glauben Sie, dass die ganze Welt die Metapher von etwas ist? Don Pablo? Mario? Habe ich was sehr Blödes gefragt? Nein, Mann, nein. Sie haben so einen merkwürdigen Ausdruck im Gesicht. Nein, nein, ich denke nur nach. Über das, was ich gefragt habe? So ist es. Sieh mal, Mario. Wir wollen eine Verabredung treffen. Ich gehe jetzt in die Küche und bereite mir aus Aspirin ein Omelett, um über deine Frage nachzudenken. Morgen antworte ich dir. Aber wirklich, Don Pablo? Ja, Mann, ja. Bis morgen. Gehen Sie nicht hinein? Nein. Diesmal warte ich, bis du weg bist. Bis bald, Don Pablo. Bis bald, Mario. Bis bald, Don Pablo. Sonett für Mathilde. Du sollst wissen, ich liebe dich nicht und ich liebe dich. Denn aus beidem besteht das Leben. Das Wort ist ein Flügel der Stille. Das Feuer zur Hälfte Eis. Ich liebe dich, um dich endlich zu lieben. Um das Unendliche neu zu beginnen, um nie aufzuhören, dich zu lieben, darum liebe ich dich noch nicht. Ich liebe dich und ich liebe dich nicht, als lägen in meinen Händen die Schlüssel zum Glück und zum unsicheren, glücklosen Schicksal. Meine Liebe hat zwei Leben, dich zu lieben. Darum liebe ich dich, wenn ich dich nicht liebe, und darum liebe ich dich, wenn ich dich liebe. Ich komme! Ach, du bist es. Ich hab Glück gehabt. Ein Telegramm. Da musstest du extra früh aufstehen, was? Das macht nichts. Ich hatte großes Glück. Ich muss mit Ihnen sprechen. Bestimmt etwas sehr Wichtiges. Du schnaufst ja wie ein Pferd. Don Pablo, ich bin verliebt. Das ist nicht so schlimm. Dagegen gibt es ein Mittel. Ein Mittel? Don Pablo, wenn es ein Mittel dagegen gibt, will ich lieber krank sein. Ich bin verliebt, hoffnungslos verliebt. Gegen wen? Don Pablo? In welchen Menschen? Sie heißt Beatrice. Dante, zum Teufel. Don Pablo? Einst lebte ein Dichter, der sich in eine Beatrice verliebte. Er hieß Dante. Eine Beatrice weckt tiefe Liebe. Was machst du da? Ich schreibe mir den Namen des Dichters auf. Dante. Dante Alighieri. Mit A? Nein, Mann, mit A. A wie Anemone. Wie Anemone und Blütenduft. Don Pablo? Gib her, schreib's dir auf. Hier, bitte. Nun? Ich bin verliebt. Das hast du bereits gesagt. Und was kann ich dabei tun? Sie müssen mir helfen. Junge, in meinem Alter. Sie müssen mir helfen, weil ich nicht weiß, was ich ihr sagen soll. Wenn sie vor mir steht, ist es, als wäre ich stumm. Kein einziges Wort bringe ich heraus. Du hast gar nichts mit ihr gesprochen. Fast nicht. Gestern Abend bin ich am Strand lang gelaufen, wie sie mir geraten haben. Lange habe ich das Meer angeschaut, aber mir ist nichts eingefallen. Dann bin ich in das Gasthaus gegangen und habe mir eine Flasche Wein gekauft. Von dem Geld, das sie mir gegeben haben. Naja, sie hat mir die Flasche verkauft. Beatrice. Beatrice. Ich sah sie an und verliebte mich in sie. So schnell? Nein, so schnell nicht. Ich habe sie bestimmt 10 Minuten angesehen. Und sie? Sie sagte, was guckst du so? Habe ich was im Gesicht? Und du? Ich wusste nicht, was ich antworten soll. Gar nichts? Du hast kein einziges Wort gesagt. So gut wie keins. Na, 5 Wörter habe ich gesagt. Und welche? Wie heißt du? Und sie? Sie antwortete, Beatrice Gonzales. Du hast gefragt, wie heißt du? Gut, das sind 3 Wörter. Und die anderen 2? Beatrice Gonzales. Beatrice Gonzales? Sie sagte, Beatrice Gonzales. Und ich habe wiederholt, Beatrice Gonzales. Junge, du hast mir ein dringendes Telegramm gebracht und wenn wir weiter über Beatrice Gonzales reden, wird die Nachricht in meinen Händen faul. Ist gut, öffnen Sie es. Als Briefträger müsstest du eigentlich wissen, dass Korrespondenz eine Privatangelegenheit ist. Don Pablo, ich habe noch nie einen Brief geöffnet. Das habe ich nicht behauptet. Ich meine nur, man hat das Recht, seine Briefe in Ruhe und ohne Spion und Zeugen zu lesen. Ich verstehe, Don Pablo. Das freut mich. Bis dann, Don Pablo. Bis dann, Mario. Hier, nimm. Dafür kannst du dir was kaufen. Don Pablo, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie gern bitten, mir ein Gedicht für Sie zu schreiben, statt mir Geld zu geben. Mario, ich kenne Sie doch gar nicht. Ein Dichter muss die Person kennen, um sich inspirieren zu lassen. Ich kann doch nicht etwas im leeren Raum erfinden. Was soll ich ihr sagen? Sie sind der Einzige auf dieser Insel, der mir helfen kann. Alle anderen sind Fischer und die wissen nicht, was sie sagen sollen. Aber diese Fischer haben sich auch einmal verliebt und den Mädchen, die ihnen gefielen, irgendetwas gesagt. Irgendwelche Albernheiten. Aber sie haben sich verliebt und haben geheiratet. Was ist dein Vater? Er ist Fischer. Na, siehst du. Er muss einst mit deiner Mutter gesprochen haben, um sie dazu zu bringen, ihn zu heiraten. Don Pablo, Beatriz González ist viel hübscher als meine Mutter. Lieber Mario, ich bin zu neugierig, was in dem Telegramm steht. Erlaubst du? Sie sind hier zu Hause, Don Pablo. Danke. Na, wollen wir sehen. Aus Schweden ist es nicht, nein? Nein, nein. Glauben Sie, dass Sie dieses Jahr den Nobelpreis bekommen? Ich habe beschlossen, mir darüber keine Sorgen zu machen. Es ist mir unangenehm genug, wenn mein Name alljährlich in die engere Wahl gezogen wird, als wäre ich ein Rennpferd. Von wem ist das Telegramm? Vom Zentralkomitee der Partei. Ach du mein Gott. Schlechte Nachrichten? Mehr als schlecht. Ich soll für die Präsidentschaft der Republik kandidieren. Don Pablo, das ist doch wunderbar. Wunderbar, wenn man als Kandidat ernannt wird. Was aber, wenn ich gewählt werde? Natürlich werden Sie gewählt. Jeder kennt Sie. Mein Vater hat zu Hause ein einziges Buch. Und das ist von Ihnen. Und was beweist das? Wieso, was beweist das? Wenn mein Papa, der doch weder lesen noch schreiben kann, ein Buch von Ihnen besitzt, bedeutet das, dass wir siegen. Wir siegen? Na klar. Ich stimme unter allen Umständen für Sie. Ich danke dir für deine Unterstützung. Jetzt begleite ich dich in das Gasthaus, um die schöne Beatrice kennenzulernen. Don Pablo, machen Sie sich lustig? Ich meine es ernst. Wir gehen ins Gasthaus, trinken einen Schluck Wein und werfen einen Blick auf das Mädchen. Sie wird sterben vor Staunen, wenn sie uns zusammen sieht. Pablo Neruda und Mario Jiménez gemeinsam im Gasthaus bei einem Glas Wein. Sie wird sterben. Das wäre traurig. Anstatt ein Gedicht zu schreiben, müsste ich nämlich eine Grabinschrift entwerfen. Na, was ist? Don Pablo, wenn ich Beatriz González heirate, würden Sie mein Trauzeuge sein? Nachdem wir im Gasthaus unseren Wein getrunken haben, entscheiden wir über beide Fragen. Welche beiden? Die Präsidentschaft und Beatriz González. Die Politik kam überraschend wie ein Donnerschlag und riss mich aus meinen Arbeiten. Ich kehrte ein weiteres Mal zu den Menschen zurück. Die Menschen sind für mich die Lektion meines Lebens gewesen. Ich finde Zugang zu ihnen mit der dem Dichter eigenen Scheu, mit der Ängstlichkeit des Schüchternen. Aber wenn ich einmal mitten unter ihnen bin, fühle ich mich wie verwandelt. Ich bin Teil der wesentlichen Mehrheit. Ich bin ein Blatt am großen menschlichen Baum. Einsamkeit und Menge erlegen dem Dichter in unserer Zeit grundlegende Pflichten auf. In der Einsamkeit, beim Kampf der Brandung an der chilenischen Küste, ist mein Leben reicher geworden. Mich beunruhigten und begeisterten die angreifenden Wasser und die angegriffenen Felsen. Die Vielfalt des ozeanischen Lebens, die exakte Flugform der Zugvögel, das Glitzern des Meeresschaums. Aber mehr noch lernte ich von der großartigen Bewegung der einzelnen Leben, von der Zärtlichkeit in Tausenden von Augen, die mich alle gleichzeitig anblickten. Diese Botschaft können nicht alle Dichter empfangen. Wer sie jedoch aufgenommen hat, wird sie in seinem Herzen bewahren, in sein Werk einarbeiten. Es ist denkwürdig und erschütternd für den Dichter, eine Minute lang vielen Menschen die Hoffnung gewesen zu sein. Schläfst du? Nein, Mama. Was machst du? Ich denk nach. Du denkst nach? Mama, warum machst du Licht? Ich möchte doch wissen, wie du aussiehst, wenn du nachdenkst. Mach das Licht aus, Mama. Und mitten im Winter bei offenem Fenster. Das ist mein Zimmer, Mama. Aber die Arztrechnung bezahle ich. Reden wir offen miteinander, Beatrice. Wer ist es? Wer? Du weißt sehr gut, was ich meine. Ich habe euch auf den Felsen sitzen sehen. Mama, ich bin 16. Und ich habe schon weißes Haar, und weißes Haar bedeutet Erfahrung. Wer ist es? Er heißt Mario. Was macht er? Er ist Briefträger. Briefträger? Briefträger in Isla Negra? Er hat dich belogen. Hast du nicht seine Tasche gesehen? Natürlich habe ich die gesehen. Und ich habe auch gesehen, wozu er sie braucht, um eine Flasche Wein hineinzutun. Der Ausschank war doch schon geschlossen. Wen bringt er denn Post? Don Pablo. Neruda? Sie sind Freunde. Hat er dir das gesagt? Sie haben sich die ganze Zeit unterhalten. Hast du das nicht gesehen? Und worüber haben sie gesprochen? Über Politik. Ach, Kommunist ist er auch. Mama, Don Pablo wird Präsident von Chile. Kind, wenn du Poesie mit Politik verwechselst, wirst du bald eine alleinstehende Mutter sein. Aber ich bin auch noch hier und ich werde es verhindern. Was hat er zu dir gesagt? Wer? Der Briefträger. Er hat nicht viel gesagt. Er hat mich nur angeschaut. Im Gasthaus. Aber danach, auf den Felsen. Er hat von seiner Arbeit erzählt. Wie interessant. Natürlich. Er kennt viele Leute. In Isla Negra bekommt nur der Dichter Post. Alle anderen sind Analphabeten. Na ja, das reicht doch. Der Dichter zahlt ein gutes Trinkgeld. Und er kauft sich Wein dafür. Der Dichter schenkt ihm die Briefmarken. Er hat mir erzählt, dass er ein Album besitzt mit Marken aus der ganzen Welt. Und er hat dich auf die Felsen mitgenommen, um es mit dir anzuschauen. Mama, ich möchte schlafen. Was hat er dir gesagt? Ich will wissen, was er dir auf den Felsen gesagt hat. Metaphern. Was ist, Mama? Woran denkst du? Das erste Mal, dass ich von dir ein so schwieriges Wort höre. Was für Metaphern hat er dir gesagt? Er sagte... Mein Lächeln huscht über mein Gesicht wie ein Schmetterling. Und? Weiter? Als er das sagte, musste ich lachen. Und dann? Da sagte etwas über mein Lachen. Er sagte, mein Lachen sei eine Rose. Ein Holz, das zerbröckelt. Ein Wasser, das hervorbricht. Er sagte, mein Lachen sei ein plötzlich sprudelnder Silberquell. Und was hast du daraufhin gemacht? Ich habe geschwiegen. Und er? Was er noch gesagt hat? Nein, Kind, was er außerdem gemacht hat. Dein Briefträger hat doch nicht nur einen Mund, sondern auch Hände. Er hat mich überhaupt nicht angerührt. Er sagte, dass er glücklich ist, einfach so neben mir zu sitzen. Neben einem jungen Mädchen, das so rein ist wie die Ufer eines weißen Ozeans. Und du? Ich habe geschwiegen und darüber nachgedacht. Und er? Er sagte, dass es ihm gefalle, wenn ich schweige, weil ich dann wie abwesend sei. Er sagte, wenn ich schwiege, käme es ihm so vor, als wären meine Augen davon geflogen und als verschlösse ein Kuss meinen Mund. Er sagte außerdem, ich erinnerte ihn an das Wort Melancholie. Und du? Ich habe ihn angesehen. Und er? Er hat mich ebenfalls angesehen. Danach hat er mir nicht mehr in die Augen geblickt, sondern hat lange wortlos mein Haar angeschaut. Dann strich er mit der Hand über sein Haar und sagte, ich habe nicht die Zeit, dein Haar zu preisen. Ich müsste jedes Haar einzeln zählen und rühmen. Kind, hör auf. Das ist ja ein ganz gefährlicher. Ein Mann, der zuerst nur mit Worten berührt, kommt mit den Händen umso weiter. Aber Mama, was ist denn Schlechtes in einem Wort? Es gibt keine schlimmere Droge als das Blabla. Einer Kellnerin vom Dorf einreden, sie sei eine venezianische Prinzessin. Doch in der Stunde der Wahrheit, wenn man in die Wirklichkeit zurückgekehrt ist, erweisen sich die Worte als ein ungedeckter Scheck. Da ziehe ich mir einen Betrunkenen vor, der dich in der Kneipe an den Hintern fasst. Der sagt dir wenigstens nicht, dass ein Lächeln von dir höher fliegt als ein Schmetterling. Es huscht wie ein Schmetterling. Ob es nun fliegt oder huscht, ist doch egal. Und weißt du warum? Weil das leere Worte sind. Feuerwerk, das in der Luft erlischt. Die Worte, die Mario zu mir sagte, sind nicht in der Luft erloschen. Ich habe sie behalten. Ich denke bei der Arbeit gern an sie. Na gut. Morgen früh packst du den Koffer und fährst ein paar Tage zu deiner Tante nach Santiago. Aber Mama, ich will nicht. Was du willst, interessiert mich nicht. Die Sache ist schlimm genug. Was ist Schlimmes an einem Jungen, der redet? Das erleben doch alle Mädchen. Man merkt schon von Weitem, dass er das, was er dir sagt, von Don Pablo hat. Er hat nie behauptet, dass es von ihm selber ist. Er hat mich angesehen und die Worte kamen wie Vögel aus seinem Mund. Ja, wie Vögel aus dem Mund. Noch heute Abend packst du den Koffer und morgen fährst du nach Santiago. Weißt du, wie man das nennt, wenn jemand Worte eines anderen als eigene ausgibt? Plagiat. Dein Mario kann im Gefängnis landen mit seinen Metaphern. Ich werde den Dichter anrufen und ihm erzählen, dass ihm der Briefträger Verse stiehlt. Mama, wie kannst du glauben, dass sich Don Pablo um so etwas kümmert? Er ist als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen aufgestellt worden. Vielleicht erhält er den Literaturnobelpreis. Und da willst du ihn wegen ein paar Metaphern belästigen. Ein paar Metaphern? Hast du dich mal angeschaut? Mama. Du bist ganz feucht, wie eine Pflanze. Kind, du bist geil auf ihn. Und das ist nur durch zweierlei Medizin zu heilen. Durch Reisen oder durch das Bett. Los, pack deinen Koffer. Ich denk nicht dran. Ich bleibe. Meine Tochter, Flüsse bringen Steine mit sich. Worte, Schwangerschaften. Ich sehe mich vor. Du willst dich vorsehen? So wie ich dich kenne, bist du schon bei der bloßen Berührung mit dem Fingernagel ganz weg. Und merk dir, ich habe Neruda eher gelesen als du. Ich weiß nur zu gut, dass sogar die Leber poetisch wird, wenn die Männer in Fahrt kommen. Neruda ist ein ernsthafter Mensch. Er wird Kandidat der Linken sein. Er wird Präsident werden. Wenn es ums Bett geht, gibt es keinen Unterschied zwischen einem Liberalen, einem Priester oder einem kommunistischen Dichter. Die Dichter sind die Schlimmsten und Pablo Neruda ist der Allerschlimmste. Und Neruda der Allerschlimmste. Lach du nur. Weißt du, wer das geschrieben hat? Ich liebe die Liebe der Seeleute, die küssen und davongehen. Sie lassen ein Versprechen zurück und kehren niemals wieder. Neruda. Neruda. Und da kannst du so fröhlich bleiben? Ich würde doch wegen eines Kusses kein Theater machen. Wegen eines Kusses nicht. Aber der Kuss ist der Funke, der den Brand entfacht. Hier, noch ein Vers von Neruda. Ich liebe die Liebe, die ausgeteilt wird durch Küsse, Bett und Brot. Liebe, die sich befreien will, um neuerlich zu lieben. Ja, und dann auf Frühstück im Bett. Mama! Und dabei sagt dir dein Briefträger das unsterbliche Gedicht auf, das ich gelesen habe, als ich so alt war wie du jetzt. Ich möchte ihn nicht, Geliebte, denn nichts soll uns aneinander ketten, nichts soll uns vereinen. Das verstehe ich nicht. Ich möchte ihn nicht, Geliebte, denn nichts soll uns aneinander ketten, nichts soll uns vereinen. Der Ring? Ja, Kind, der Ring. Pack du ruhig deinen Koffer. Mama, das ist doch albern. Wenn mir ein Mann gesagt hat, dass das Lächeln wie ein Schmetterling über mein Gesicht huscht, muss ich nach Santiago fahren. Stell dich doch nicht so blöd an. Heute ist dein Lächeln wie ein Schmetterling, aber morgen sind deine Brüste zwei gurrende Tauben, deine Brustwarzen zwei saftige Himbeeren, deine Zunge wird der wohlig warme Teppich der Götter, dein Hintern das Segelwerk eines Schiffes sein. Und was du zwischen den Beinen hast, ist der Kohleofen, wo das aufgerichtete Metall geschmolzen wird. Gute Nacht! Meine Kandidatur verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Kein Ort, wohin ich nicht reisen musste. Ich war gerührt über die Hunderte oder Tausende von Männern und Frauen aus dem Volk, die mich ausfragten, mich küssten, die weinten. Ich sprach zu ihnen oder las ihnen bei strömendem Regen auf den schlammigen Straßen und Wegen im Südwind, der die Menschen frösteln lässt, meine Gedichte vor. Die Begeisterung riss mich fort. Immer mehr Menschen kamen zu den Versammlungen, immer mehr Frauen waren dabei. Gleichermaßen fasziniert und erschrocken dachte ich daran, was aus mir würde, wenn man mich zum Präsidenten der scheuesten, auf dramatische Weise festgefügten, verschuldetsten und vielleicht undankbarsten Republik wählte. Im ersten Monat jubelt man dem Präsidenten zu und in den verbleibenden 5 Jahren und 11 Monaten muss er zu Recht oder zu Unrecht ein Martyrium erleiden. Dann kam die glückliche Nachricht. Allende ging als möglicher Kandidat der gesamten Unidad Popular hervor. Mit Zustimmung meiner Partei verzichtete ich auf meine Kandidatur. Vor einer riesigen, frohen Menge trat ich zurück und Allende stellte sich vor. Schnaufst ja wie eine Lokomotive. Don Pablo. Trink einen Schluck Wasser, Mann. Don Pablo, ich bringe einen Brief. Was ist daran Besonderes? Du bist doch Briefträger. Don Pablo, als Freund, Nachbar und Companiero bitte ich Sie, ihn zu öffnen und mir vorzulesen. Und weshalb solche Eile? Die Mutter von Beatrice hat ihn geschrieben. Die Mutter von Beatrice schreibt mir. Sie lässt die Katze aus dem Sack, was? Übrigens, ich habe meine Ode an die Katze beendet. In 3 überzeugenden Bildern habe ich sie dargestellt. Der Kater als winziger Salontiger, als Geheimpolizist in den Wohnungen und als Sultan der erotischen Dachziegel. Wie findest du das? Bitte, den Brief. Ja. Sehr geehrter Don Pablo, ich bin Rosa, die Witwe Gonzales, Besitzerin des Gasthauses in Isla Negra, Verehrerin ihrer Dichtung und christdemokratische Sympathisantin. Wenn ich bei den nächsten Wahlen auch nicht für Sie stimmen werde, bitte ich Sie doch als Ihre Nachbarin in Isla Negra, meiner Empörung Gehör zu schenken. Seit ein paar Tagen treibt sich hier am Strand ein gewisser Mario Jiménez herum, Er belästigt meine kaum 16-jährige Tochter und widmet ihr eine Menge Metaphern und sogar ganze Gedichte, die meine Tochter aufwühlen, wie einen Termitenhügel. Die arme Beatrice, so heißt meine Tochter, verzehrt sich wegen diesem jungen Briefträger, diesem Habenichts, der keine Zukunft hat und keine eigenen Worte findet. Ein Mann, dessen einziges Kapital der Schmutz an seinen vorwitzigen Füßen ist. Aber wenn seine Füße vor Mikroben kochen, sein Mund hat die Frische von Lattich und ist verworren wie eine Alge. Am schlimmsten, Don Pablo, ist aber Folgendes. Die Metaphern, mit denen er meine Kleine verführt, hat er unverschämterweise aus ihren Büchern genommen. Zuerst hat er harmlos von einem Lächeln gesprochen, das ein Schmetterling sei. Danach sagte er ihr, dass ihre Brust ein Feuer aus zwei Flammen sei. Lange habe ich befürchtet, der Briefträger habe ihr sogar die Temperatur gefühlt. Und unglücklicherweise konnte ich mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Meine Tochter ist so entflammt, dass man, wenn sie im Haus ist, den Ofen nicht zu heizen braucht. Meine Kleine kann das Wohnzimmer erwärmen, die Küche, die Schlafzimmer, die Veranda und die Abstellkammer. Ich wollte sie nach Santiago schicken, umsonst. Aber ich habe ihr verboten, das Haus zu verlassen, bevor der Senor Jiménez sich nicht davongeschert hat. Den ganzen Tag über, vom frühen Morgen bis zum späten Abend, schaut die Ärmste aufs Meer, die Hände hat sie dabei auf den Knien. Sicherlich finden Sie es grausam, dass ich sie auf solche Weise isoliere, aber bedenken Sie, sie ist noch keine 16 und zwischen ihren Brüsten liegt versenkt dieses aufschlussreiche Gedicht. Nackt bist du so einfach wie eine deiner Hände, schlicht, erdverbunden, winzig, rund, durchsichtig. Du hast Mondlinien, Apfelwege. Nackt bist du schlank wie der nackte Weizen. Nackt bist du blau wie die Nacht in Kuba. Du hast Winden und Sterne im Haar. Nackt bist du riesengroß und gelb wie der Sommer in einer Kirche aus Gold. Das bedeutet, Senor Neruda, der Briefträger, hat bis zu einem gewissen Grade intime Beziehungen mit meiner Tochter gehabt, denn bedauerlicherweise lügt das Gedicht nicht. Es beschreibt sie sehr genau. So sieht meine Tochter aus, wenn sie nackt ist. Ich kann Senor Jiménez nicht wegen Verführung Minderjähriger verklagen, denn er ist ja fast so jung wie sie. Aber ich kann sie, der sie ihn beseelen und sein Vertrauen besitzen, anflehen, diesen Mario Jiménez, diesen Briefträger und Plagiator, zu befehlen, er soll ab sofort und für immer davon abstehen, meine Tochter zu sehen. Wenn er sich nicht daran hält, lassen Sie diesen Briefträger wissen. Ich persönlich werde dafür sorgen, dass es ihm genauso ergeht wie seinem berühmten Vorläufer Michael Strogoff. Hochachtungsvoll. Hochachtungsvoll. Rosa, die Witwe González. Mario Jiménez, du bist bleich wie ein Mehlsack. Don Pablo, außen bin ich zwar bleich, aber innen dunkelviolett. Adjektive können dich vor dem glühenden Eisen der Senora González nicht retten. Ich sehe dich schon Briefe austragen, mit weißem Stock und schwarzem Hund und mit Augenhöhlen, so leer wie die Sparbüchse eines Bettlers. Wenn ich sie nicht sehen darf, wozu brauche ich dann meine Augen? Verehrtester, du bist noch sehr unerfahren. Du musst zwischen Dichtung und Schwindel unterscheiden. Die Senora González macht ihre Drohung vielleicht nicht wahr. Wenn sie sie aber wahr macht, kannst du mit Fug und Recht sagen, dass dein Leben in Gefahr ist. Aber sie wird ins Gefängnis kommen. Ein paar Stunden nur, dann ist sie wieder frei. Sie wird sagen, dass sie aus Notwehr gehandelt hat. Sie wird sagen, dass du mit gezückter Waffe die Jungfräulichkeit ihrer Tochter bedroht hast. Das ist eine Metapher. Singend wie ein Dolch, schneidend wie ein Fangzahn, zerreißend wie ein Hymen. Die Poesie hinterlässt mit ihrem brodelnden Speichel Spuren auf den Brustwarzen der Geliebten. François Villon wurde für viel weniger an einen Baum gehängt, wo man ihm eine Rose an den Hals steckte. Was machst du? Ich zittere. Meinetwegen soll mir diese Frau mit einer Rasierklinge jeden Knochen einzeln schaben. Mich schmerzt nur, dass ich sie nicht sehen kann. Ihre Kirschlippen, ihre großen Augen, die so traurig sind, als hätte die Nacht sie gemacht. und dass ich die Wärme nicht riechen kann, die sie ausstrahlt. Hm. Dem Brief nach zu urteilen, ist sie eher flammensprühend als warm. Warum jagt ihre Mutter mich davon? Ich will sie heiraten. Aus dem Brief geht deutlich hervor, dass du ihrer Meinung nach kein anderes Kapital besitzt als den Schmutz unter den Fingernägeln und die Pilze an den Füßen. Aber ich bin jung und gesund. Meine Lunge ist kräftiger als ein Blasebalg. Du benutzt sie allerdings nur, um nach Beatrice Gonzales zu seufzen. Schon löst sich ein asthmatisches Pfeifen wie von der Sirene eines Gespensterschiffs. Mit dieser Lunge könnte ich eine Segelfregatte bis nach Australien treiben. Junge, wenn du dich weiterhin für die Señorita Gonzales verzehrst, dann wirst du in einem Monat nicht mal mehr genügend Kraft haben, die Kerzen auf einer Geburtstagstorte auszublasen. Aber was soll ich denn tun? Zuallererst dich beruhigen. Ich bin nämlich nicht taub. Verzeihung, Don Pablo. Zweitens gehst du nach Hause und schläfst eine Runde. Du hast Augenringe größer als Suppenteller. Schlafen soll ich. Seit einer Woche kann ich kein Auge zutun. Mein Papa nennt mich Uhu, meine Mama Schleiereule. Und binnen einer Woche legen sie dich in dieses hölzerne Ding, genannt Sarg. Mario Jiménez, unser Gespräch ist länger als ein Güterzug. Du erlaubst doch, dass ich mich jetzt mit den anderen Briefen befasse. Aber Sie können mich doch nicht im Stich lassen, Don Pablo. Schreiben Sie bitte an die Signora, sie möchte keinen Unsinn machen. Junge, ich bin Dichter, weiter nichts. Ich beherrsche nicht die hehre Kunst, Schwiegermüttern den Garaus zu machen. Dichter und künftiger Präsident von Chile, Sie haben mich da hineingebracht und nun müssen Sie mich wieder rausholen. Sie haben Ihre Bücher geschenkt, Sie haben mir beigebracht, die Zunge zu etwas mehr zu gebrauchen als zum Briefmarkenkleben. Sie sind schuld, dass ich mich verliebt habe. Wie sagen doch die Mexikaner? Die Enten greifen das Gewehr an. Übrigens, eine Sache ist, dass ich dir einige meiner Bücher geschenkt habe. Eine ganz andere, dass du sie plagiiert hast. Du hast Beatrice das Gedicht geschenkt, das ich für Mathilde geschrieben habe. Dichtung gehört nicht dem, der sie schreibt, sondern dem, der sie benutzt. Ich freue mich über diesen demokratischen Satz, Junge. Aber wir wollen die Demokratie nicht so weit treiben, dass wir in der Familie darüber abstimmen, wer der Vater ist. Sie müssen mir helfen. Denn Sie haben einmal geschrieben, ich mag nicht das Haus ohne Dach, das Fenster ohne Scheiben. Ich mag nicht den Tag ohne Arbeit oder die Nacht ohne Traum. Ich mag nicht den Mann ohne die Frau ohne den Mann. Die leben sollen, Küsse entzündend, einander durchdringen, bis sie erloschen sind. Ich bin der gute, heiratsvermittelnde Dichter. Ich glaube kaum, dass Sie jetzt behaupten wollen, dieses Gedicht sei ein ungedeckter Scheck. Nach deiner Logik müsste Shakespeare verhaftet werden, weil er Hamlets Vater hat ermorden lassen. Don Pablo, verwirren Sie mich nicht noch mehr, als ich ohnehin bin. Ich bitte Sie um etwas ganz Einfaches. Beantworten Sie den Brief der Signora und überreden Sie sie, mich Beatrice sehen zu lassen. Und damit gibst du dich zufrieden? Ja, zufrieden. Wenn du das Mädchen sehen darfst, lässt du mich in Ruhe. Zumindest bis morgen. Na, immerhin etwas. Komm, wir wollen sie anrufen. Jetzt gleich? Auf der Stelle. Ich spüre, dein Herz ist unruhig wie ein Hund. Nimm es in beide Hände. Ich kann es nicht beeinflussen. Gib mir die Nummer des Gasthauses. 1. Nur du musst Mühe gehabt haben, das zu behalten. Señora Rosa, Vite González. Zu Ihren Diensten. Hier spricht Pablo Neruda. Ei, und wenn Sie Jesus mit seinen 12 Aposteln wären, der Briefträger Mario Jiménez kommt mir nicht mehr ins Haus. Don Pablo, was ist? Nichts, nichts. So muss sich ein Boxer fühlen, wenn er bereits in der ersten Runde K.O. geschlagen wird. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera. Lieber Mario Jiménez mit den fliegenden Füßen. Unvergessliche Beatrice González de Jiménez, Funke und Feuersbrand von Isla Negra. Ehrenwerte Signora Rosa, Witwe Gonzales, lieber künftiger Erbe Pablo Neftali Jiménez Gonzales, Delfin von Isla Negra, erhabener Schwimmer in der wohlig warmen Plazenta deiner Mutter. Und sobald du das Sonnenlicht erblickt, König der Felsen, der Drachen und Experte im Verjagen von Möwen. Ihr lieben alle, ihr geliebten vier. Obwohl versprochen, habe ich nicht eher geschrieben, weil ich keine Karte mit den Tänzerinnen von Degas schicken wollte. Ich weiß, das ist der erste Brief, den du, lieber Mario, bekommst. Und der musste unbedingt in einem Umschlag stecken, sonst hat es für dich keinen Wert. Ich amüsiere mich bei dem Gedanken, dass du dir den Brief selber bringen musst. Wie hast du das gemacht? Na, du wirst es mir schon erzählen und auch alles Übrige von Isla Negra und was du treibst, nun, da alle meine Post nach Paris geht. Hoffentlich haben sie dich nicht entlassen, wo doch jetzt der Dichter weg ist. Oder hat dir Präsident Allende ein Ministerium anvertraut? Also. Botschafter in Frankreich zu sein, ist etwas Neues für mich und unbequem, aber auch eine Herausforderung. Wir haben in Chile Revolution gemacht. Revolution auf chilenische Art, endlos durchdacht und diskutiert. Und die äußeren und inneren Feinde wetzen ihr Messer, um sie zunichte zu machen. Jetzt können wir frei atmen und singen. Das gefällt mir an der neuen Situation. Chiles Name hat enorm an Gewicht gewonnen. Wir sind heute ein Land, mit dem man rechnen muss. Vorher gehörten wir zu der anonymen Masse der Unterentwickelten. Jetzt haben wir erstmals ein eigenes Gesicht. Und niemand in der Welt wagt, die Größe unseres Kampfes bei der Errichtung eines nationalen Schicksals zu leugnen. Die Vorgänge in Chile begeistern Frankreich und ganz Europa. Manifestationen, Studentenvereine, Bücher in allen Sprachen. Sie studieren uns, untersuchen uns, stellen uns dar. Ich muss die Journalisten abweisen, die mich Tag für Tag über alles und mehr als alles ausfragen wollen. Präsident Allende ist ein vielseitig gebildeter Mann. Die Disziplin, die Unerschütterlichkeit unserer Arbeiterklasse werden bewundert und gepriesen. Aber wie weit zurück liegen die blau geflügelten Tage in meinem Haus in Isla Negra? Hier nächtige ich mit Mathilde in den erlauchten Betten, in denen, zufrieden oder voller Qualen, einige Botschafter und Botschafterinnen gestorben sind. Das Schlafzimmer ist so recht geschaffen für einen Krieger und sein Pferd. Die Zimmerdecke ist sehr hoch und zart bemalt. Die Möbel sind Plüschdinger von der unbestimmten Farbe des Laubs und mit fürchterlichen Fransen behangen. Ein Firlefanz, der auf Reichtum und auf Verfall gleichermaßen hindeutet. Die Tapeten sind vor 60 Jahren sicherlich einmal schön gewesen. Jetzt tragen sie unvermeidlich Schuhspuren und sind von konventionellen und toten Gesprächen angefressen. Es umarmt euch euer Heiratsvermittler und Nachbar Pablo Neruda. Das ist alles? Ja, was willst du noch? Und es gibt kein PS am Schluss? Nichts. Ich finde es komisch, dass er so kurz ist. Und wenn man ihn so sieht, denkt man, er ist länger. Das kommt, weil Mama ihn so schnell gelesen hat. Schnell oder langsam, die Wörter bleiben dieselben. Die Schnelligkeit beeinflusst die Dinge nicht. Woran denkst du? daran, dass etwas fehlt. In der Schule haben sie uns gesagt, an den Schluss eines Briefes gehört immer ein PS. Und dann folgt etwas, was im Brief noch nicht erwähnt worden ist. Ich bin sicher, Don Pablo hat etwas vergessen. Oder aber es fehlt nichts. Und was im Brief steht, ist alles, was er uns sagen wollte. Wenn etwas fehlen würde, hätte er es bestimmt hinterher in einem Gedicht ausgedrückt. Dann hätte er das Gedicht eher geschrieben als den Brief. Klar. Machen wir das Paket auf? Seit einer Stunde warte ich darauf. Ich hatte gedacht, wir öffnen es vor dem Brief. Aber Mama, was redest du denn da? Zuerst mussten wir den Brief öffnen. Es hätte doch sein können, er erklärt im Brief, was das Paket enthält. Aber er hat nichts erklärt. Dichtergedanken flattern umher wie Vögel. Mach endlich das Paket auf. Worüber denkst du schon wieder nach? Dichtergedanken flattern wie Vögel. Liebste Schwiegermutter, eine ausgezeichnete Metapher. Nun öffne das Paket. Ich platze vor Neugier. Das mit den Vögeln, das erzähle ich dem Dichter. Vielleicht macht er einen Vers draus. Was ist das? Na, ein Tonband, was sonst? Was steht auf der Karte? Gib her, ich lese vor. Nein, Sie lesen zu schnell. Lieber Mario, Ausrufezeichen. Drück auf die rote Taste. Du hast mehr Zeit für die Karte gebraucht, als ich für den Brief. Weil Sie die Wörter nicht lesen, sondern verschlingen. Man muss sie auf der Zunge zergehen lassen. Nun streitet euch doch nicht. Drück auf die rote Taste. Postskriptum. Wie wird es angehalten? Still! Wie wird es angehalten? Ich wollte dir zusätzlich hier, zu den halt. Worten... Warum hast du es angehalten? Ich habe recht gehabt. PS, Postskriptum. Es fehlte das Postskriptum. Ich habe ja gesagt, dass er keinen Brief ohne Postskriptum schickt. Der Dichter hat nichts vergessen. Ich wusste, dass der erste Brief, den ich in meinem Leben erhalte, ein Postskriptum hat. Jetzt ist alles klar, Schwiegermutter. Der Brief und das Postskriptum. Na gut, der Brief und das Postskriptum. Und deshalb heulst du? Ich? Naja, du heulst. Wirklich, Beatrice? Ja. Aber wie kann ich denn heulen, wo ich doch nicht traurig bin und mir nichts wehtut? Fass mal dein Gesicht an. Das ist feucht. Weil du heulst. Wie eine Betschwester bei der Totenwache. Trockne dein Gesicht und drück auf die rote Taste. Seltsam. Nächstens lache ich schallend, wenn ich traurig bin. Deine Tränen sehen ein wenig komisch aus. So dick wie Weintrauben. Drück auf die rote Taste, oder ich geh schlafen. Nochmal von vorn. Meinetwegen. Postskriptum. Still! Ich hab gar nichts gesagt. Ich wollte dir zusätzlich zu den Worten noch etwas schicken. Deshalb habe ich meine Stimme in diesen singenden Käfig gesperrt. Ein Käfig, der einem Vogel gleicht. Ich schenke ihn dir. Aber dafür habe ich eine Bitte, die nur du, lieber Mario, erfüllen kannst. Alle meine Freunde würden entweder nicht wissen, was sie tun sollen, oder mich auslachen. Lauf mit dem Tonband durch Isla Negra und nimm alle Laute und Geräusche auf, die dir irgend begegnen. Ich brauche dringendst mein Haus und sei es ein Schämen davon. Paris ist schön, aber ein Kleid, das mir zu groß ist. Schicke mir die Geräusche meines Hauses. Geh in den Garten hinein und lass die Glocken läuten. Nimm als erstes das leise Läuten der vom Wind bewegten kleinen Glocken auf, dann läute du selber die größere Glocke. 5, 6 Mal. Glocke. Meine Glocke. Kein anderes Wort hat diesen Klang. Wenn die Glocke in einem Glockenturm am Meer hängt, dann geh zu den Felsen und nimm die sich brechenden Wellen auf. Und wenn du Vögel hörst, nimm sie auf, und wenn du die Stille der Sterne hörst, nimm sie auf. In Paris ist Winter. Der Wind wühlt den Schnee auf, wie die Mühle das Mehl. Wenn ich bedenke, dass bei euch Sommer ist, ein Sommer, der lacht wie der geöffnete Mund einer Wassermelone. Und wenn ich daran denke, dass hier Winter ist, der Schnee wird immer höher. Er dringt in die Haut ein, er macht aus mir einen traurigen König mit weißer Tunika. Schon reicht er mir bis an den Mund. Schon berührt er meine Lippen. Schon kommen keine Worte mehr. Damit du die französische Musik kennenlernst, schicke ich dir eine Melodie von 1938. Ich habe sie heute in einem Laden mit alten Schallplatten im Quartier Latin ausgegraben. Wie oft habe ich sie gesungen, als ich jung war. Ich wollte sie immer besitzen, doch es war nie möglich. Das Lied heißt J'attendrai. Und der Text lautet, ich werde warten, Tag und Nacht. Ich werde immer warten, dass du zurückkehrst. Zwei, drei, so laut. Bewegt sich der Pfeil. Ja, er bewegt sich. So. Lieber Don Pablo, vielen Dank für den Brief und das Geschenk. Freilich hätten wir uns schon allein über den Brief gefreut. Aber das Geschenk ist sehr schön und auch interessant. Ich versuche Gedichte zu machen und sie auf Band zu sprechen, ohne sie aufgeschrieben zu haben. Und bis jetzt nichts von Bedeutung. Ich habe eine Weile gebraucht, um Ihren Wunsch zu erfüllen. Im Sommer ist ja in Isla Negra viel los. Und deshalb hat die Gewerkschaft einer Textilfabrik in Santiago beschlossen, den Arbeitern einen Urlaubsplatz zu verschaffen und einen Vertrag mit Senora Rosa unterzeichnet. Und jetzt bevölkern die Arbeiter all die Monate das Gasthaus. Das geht bis in den Herbst hinein und das bedeutet viel Arbeit. Ich bin jetzt in der Küche des Gasthauses. Morgens trage ich Briefe aus und abends nehme ich Fisch aus und schneide Zwiebeln. Aber ich verdiene gut dabei. Die Arbeiter sind glücklich. Zum ersten Mal haben sie Geld, sie sind organisiert und können Urlaub machen. Das haben sie Präsident Allende zu verdanken. Ich bin sicher, wenn Sie Präsident geworden wären, Sie hätten das Gleiche getan. Uns geht's allen gut. Wir sind zufrieden, wie Sie gesehen haben. Na schön, Don Pablo. Ich will Ihnen nicht noch mehr von Ihrer kostbaren Zeit wegnehmen. Ich möchte Ihnen nur noch sagen, wie seltsam das Leben noch ist. Sie klagen darüber, dass Ihnen der Schnee bis an die Ohren reicht. Und ich habe außer im Kino nie auch nur eine einzige Flocke gesehen. Ich wäre gern eines Tages in Paris, um im Schnee zu schwimmen. Nur in Yankee-Filmen, in denen Weihnachten war, habe ich welchen gesehen. Auf jeden Fall, als Dank für Ihren schönen Brief und für Ihr Geschenk, widme ich Ihnen das Gedicht, das ich für Sie geschrieben habe und in dem ich Sie nachahme. Das heißt, Ode an den Schnee über Neruda in Paris. Oh Gott, Mathilde, du hör dir das an. Ode an den Schnee über Neruda in Paris. Sanfter Begleiter mit verschwiegenem Schritt, Milch der Himmel im Überfluss, makellose Schürze meiner Schuhe, Betttuch schweigsamer Reisender, die mit einem zerknickten Bild von Pension zu Pension ziehen, leichter und vielfacher Edelknabe, Flügel tausender von Tauben, Halstuch, das sich von wer weiß was verabschiedet. Bitte, du Schönster, falle freundlich auf Pablo Neruda in Paris herab. Kleide ihn in Gala mit deiner weißen Admiralstracht und verwandle dich in ein luftiges Segelschiff, das ihn in diesen Hafen bringt, wo wir ihn so sehr vermissen. So, hier endet das Gedicht. Und nun die gewünschten Geräusche. Erstens, der Wind im Glockenturm von Isla Negra. Zweitens, ich läute die große Glocke im Glockenturm von Isla Negra. Drittens, die gegen die Felsen brandenden Wellen unterhalb der Terrasse. Viertens, Möwengeschrei. Fünftens, der Bienenkorb. Sechstens, Zurückweichen des Meeres. Siebtens, Don Pablo Nestali Jiménez González. Achtung, Achtung! An alle Sender chilenischer Sprache, von Arica bis Punta Arenas. Wir bitten Sie, sich unserem Programm anzuschließen, um die Dankesrede von Pablo Neruda nach der Verleihung des Literaturnobelpreises direkt aus Schweden zu übernehmen. eingeflossen. Vor genau 100 Jahren schrieb ein armer, glanzvoller Dichter, der Verzweifelste unter den Verzweifelten, diese Prophezeiung. Allo, Armee d'une ardente patience, où splendide ville. In der Morgendämmerung, mit brennender Geduld gewappnet, ziehen wir in die prächtigen Städte ein. Ich glaube an die Prophezeiung von Rambo, diesem Seher. Ich komme aus einer düsteren Provinz, aus einem durch die rigorose Geografie von allen anderen Ländern abgetrennten Gebiet. Ich war der Einsamste unter den Dichtern und meine Dichtung war von der Landschaft geprägt. Setzte ich all mein Vertrauen in den Menschen. Nie verlor ich die Hoffnung. Dadurch bin ich mit meiner Dichtung und mit meiner Fahne bis hierher gelangt. Zum Schluss möchte ich allen Menschen guten Willens, den Arbeitern, den Dichtern sagen, dass Rambo in seinen Worten der Zukunft Ausdruck nur mit einer brennenden Geduld werden wir die prächtige Stadt erobern, die Licht, Gerechtigkeit und Würde für alle Menschen birgt. So hat die Dichtung nicht vergebens gesungen. Zu arbeiten, hörst du dir Blödsinn an. Zum Kochen brauche ich die Ohren nicht. Die Gäste sind schon im Speisesaal und du hast die Suppe noch nicht fertig. Sie ist gleich soweit. Die Gäste haben Hunger. Donja Rosa, bei allem Respekt, würde ich sie nicht so sehr achten, würde ich sie zum Teufel schicken. Boah, na wunderbar. Diese Dichtung geht dir wirklich leicht von den Lippen. Warum schreibst du sie nicht dem Dichter? Weil ich jetzt keine Zeit habe. Anstatt die Suppe zu kochen, trinkst du Wein. Nein, Donja Rosa, der Wein ist für die Gäste. Während sie auf die Suppe warten. Bist du verrückt? Wein muss extra bezahlt werden. Nein, heute lädt das Haus die Gäste ein. Ich bezahle den Wein. Denk ja nicht, ich vergesse ihn dir abzuziehen. Keine Angst, Schwiegermutter. Hier haben Sie das Geld bar. Bringen Sie den Gästen den Wein und sagen Sie ihnen, dass die Suppe gleich fertig ist. Und wie erkläre ich ihnen, dass sie den Wein gratis bekommen? Sagen Sie ihnen, dass wir heute feiern. Feiern? Was? Den Nobelpreis von Pablo Neruda. Wir haben gewonnen, Doña Rosa. Wir haben gewonnen. Wir flügen, sagte die Fliege auf dem Rücken des Ochsen. Santiago. Ein faschistisches Kommando schoss auf den Admiralpräsident Allendes Arturo Araya Pesers und verletzte ihn tödlich. Das Attentat wurde in der Wohnung des Admirals verübt. Präsident Allende begibt sich in diesem Augenblick in Begleitung von Mitgliedern seines Kabinetts an den Ort des Verbrechens. Die Arbeitereinheitsgewerkschaft CUT ruft ihre Mitglieder im ganzen Land auf, sich bis auf Widerruf an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen in Alarmbereitschaft zu halten. Isla Negra, 15. September 1973. Isla Negra, 15. September 1973. Bist du hereingekommen? Ihre Frau hat mich reingelassen. Sie hat dich zu mir gelassen? In mein Schlafzimmer? Ja. Na schön. Ich freue mich, dich zu sehen, Junge. Gestern wollte ich reinkommen, aber es ging nicht. Das Haus war von Soldaten umstellt. Nur der Arzt durfte rein. Ich brauche keinen Arzt mehr, Junge. Besser, sie schickt mir gleich den Leichenbestatter. Reden Sie nicht so etwas, Don Pablo. Der Leichenbestatter ist ein guter Beruf, Mario. Man lernt philosophieren. Erinnerst du dich an Hamlet? Als er sich in seinen Spekulationen verstrickt hat und der Leichenbestatter ihm rät, such dir ein wohlgebautes Mädchen und lass die Dummheiten. Fühlen Sie sich, Don Pablo? Sterbend. Sonst nichts Ernstes. Wissen Sie, was vorgeht? Mathilde will alles von mir fernhalten. Ich habe ein winziges, klitzekleines japanisches Radio unter der Decke. Mensch, durch das Fieber fühle ich mich wie ein Fisch in der Pfanne. Es wird schon vergehen, Don Pablo. Ja, mein Sohn, das Fieber wird mit mir vergehen. Don Pablo, ist es wirklich was Ernstes? Ich antworte dir mit den Worten von Mercutio aus Romeo und Julia, als er durch den Degen Tybalts stirbt, sagt er: Die Wunde ist nicht so tief wie ein Brunnen, und nicht so breit wie ein Kirchenportal, aber es reicht zu. Frag morgen nach mir und du wirst sehen, dass ich steif bin. Bitte, Don Pablo, legen Sie sich wieder hin. Hilf mir ans Fenster. Ich kann nicht. Ich bin dein Heiratsvermittler, dein Zuhälter, der Patenonkel deines Sohnes. Mich auf diese durch den Schweiß meiner Feder erlangten Titel berufend, verlange ich von dir, dass du mich ans Fenster führst. Es weht ein kühler Wind und sie haben Fieber. Und Doña Mathilde hat gesagt... Hör dir diesen Vers an. Der kühle Wind ist relativ. Wenn du wüsstest, was für ein eisiger Wind in meinen Knochen bläst. Der letzte Degen sticht mit spitzer, ursprünglicher Kraft zu, Junge. Führ mich ans Fenster. Es ist nur, Don Pablo... Du verschweigst mir etwas. Wenn ich das Fenster öffne, ist vielleicht das Meer weg? Haben Sie auch das weggeholt? Haben Sie es auch in einen Käfig gesperrt? Das Meer ist da, Don Pablo. Was dann? Bring mir ans Fenster. Das Meer ist da, aber auch anderes. Ich will ans Fenster. Ach, das ist es. Ein Krankenwagen. Das ist das Geheimnis, ein Krankenwagen. Warum nicht gleich ein Leichenwagen? Sie sollen in ein Krankenhaus in Santiago. Doña Mathilde packt ihre Sachen. In Santiago gibt es kein Meer. Nur Schneider und Chirurgen. Sie glühen vor Fieber, Don Pablo. Eingehüllt in den Himmel kehre ich zum Meer zurück. Die Stille zwischen der einen und der anderen Welle bringt eine gefährliche Ungewissheit. Das Leben stirbt. Das Blut beruhigt sich, bis die neue Bewegung hereinbricht. Und die Stimme der Ewigkeit widerhallt. Nun schweigst du, Mario. Warum sagst du nichts? Ich habe Ihnen zugehört. Sag mir eine schöne Metapher, damit ich ruhig sterben kann. Dichter, mir fällt keine Metapher ein. Aber hören Sie zu, Mathilde hat mich reingelassen, weil ich Ihnen viel sagen muss. Sag es schnell. Hoffentlich reicht die Zeit, Junge. Sag es schnell. Gestern und heute sind mehr als 20 Telegramme für Sie gekommen. Ich wollte sie Ihnen bringen, aber das Haus war von Soldaten umstellt. Ich musste umkehren. Verzeihen Sie, was ich getan habe, aber es gab keinen anderen Weg. Was hast du getan? Ich habe die Telegramme geöffnet und Ihren Text auswendig gelernt, damit Sie wissen, was drinsteht. Wo kommen Sie her? Von überall her. Soll ich mit dem aus Schweden anfangen? Na los. Schmerz und Verachtung wegen der Ermordung Präsident Allendes. Regierung und Volk bieten Dichter Pablo Neruda Asyl. Weiter. Mexiko stellt Dichter Pablo Neruda und Familie Flugzeug zur Verfügung. Mario, mein ganzes Leben lang habe ich wie ein U ausgesehen, aber nie hatte ich so gute Augen. Was ist das dort auf dem Felsen? Don Pablo? Auf dem Felsen. Die Leute auf dem Felsen. Was machen die Leute auf dem Felsen? Sie suchen etwas. Sie scheinen was zu suchen. Was sucht dieser? Und auch jene? Was suchen sie am Wasser? Was suchen sie alle am Ufer? Tatsächlich habe ich mein Haus zwischen den Felsen erbaut, um auf dem Sand zu warten. Um hier zu sein, wenn es auftaucht. Wenn was auftaucht. Bis jetzt erreichen die Küste Splitter, Stücke, Schalen, Vorboten. Noch hat das Meer das Große nicht gebracht. Wir, die wir hier leben, wissen, dass wir wachend oder schlafend warten und dass uns der Fund antrifft, auf die Hoffnung vertrauen, die wir in das Auf und Ab, in das Salz, in die salzige Bewegung der Stille gesetzt haben. Ozeaniden ans Ufer, entlang dem Meer. Es gilt zu bewachen und zu spielen. Es gilt Thron und Fässer für das Kommende bereitzuhalten. Das höchste Spiel des Ozeans soll uns nicht unvorbereitet antreffen. Und wenn es uns lächerlich, verblüfft und unwürdig findet, soll es uns die Gabe verweigern, und denen auf der anderen Seite reichen, den Glücklichen, denen, die mit Hibiskusblüten geschmückt warten. Sie sind Mario Jiménez? Ja, Senor. Mario Jiménez, von Beruf Briefträger. Briefträger, Senor. Geboren am 7. Februar 1952? Ja, Senor. Sohn von José Jiménez, dem Fischer? Fischer, Senor. Gut, Sie müssen mitkommen. Wo Warum, Senor? Wir wollen Ihnen ein paar Fragen stellen. Eine Routineuntersuchung. Sie brauchen keine Angst zu haben. Danach können Sie nach Hause zurück. Sie brauchen keine Angst zu haben. Es handelt sich nur um eine Routineuntersuchung. Nur ein paar Fragen. Danach können Sie nach Hause zurück. Eine Untersuchung. Routinemäßig. Sie hörten Brennende Geduld, Hörspiel von Antonio Skármeta aus dem Chilenischen von Christel Dobenecker. Die Personen und ihre Sprecher waren Pablo Neruda, Ernst Schröder, Mario Jiménez, Wolfgang Puh, Beatriz González, Nina Huger, Rosa González, Hannelore Huger. Polizisten Wolfgang Breitenstein und Bert Wesselmann. Ton Udo Schuster, Schnitt Anne Anderer, Regieassistenz Johannes Hertel, Regie Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahre 1982. Dramaturgie Hermann Naber.